I want you to go to 2 Chronicles chapter 16. Ich möchte, dass ihr zum 2. Chronik Kapitel 16 geht. But I'm going to just review one verse in 1 Kings chapter 15. Aber ich möchte zunächst erstmal einen Vers wiederholen im 1. Könige Kapitel 15. A couple weeks ago we read this verse in the Message translation. Also vor ein paar Wochen haben wir diesen Vers bereits gelesen in der Message Translation im Englischen. And it speaks about Asa, a king. Da spricht es über den Asa, einen König. And it said that Asa was well intentioned, his heart was in the right place, in tune with God. Da heißt es, Asa hatte die rechten Absichten, sein Herz war wirklich am rechten Fleck und es war einfach richtig gegenüber Gott gestimmt. And this translation puts the Bible in our terminology. Und diese Message Translation im Englischen, die bringt die Urübersetzung praktisch in die richtigen Worte, dass wir sie auch gut verstehen können. Dieser Gedanke, dass wir wirklich gegenüber Gott richtig gestimmt sind. Let's pray. Lass uns beten. Father in heaven, thank you for the beautiful praise this morning. Vater, danke für diesen wunderbaren Lobpreis. Und dein Geist, der sich einfach so ergossen hat über die Bühne. Bless these words to our hearts. Segne diese Worte in unser Herzen hinein. In Jesus name. Darum bitten wir dich in Jesu Namen. Amen. Amen. Before I forget, during the worship, during the praise. Bevor ich das vergesse, während der Anbetung, während dem Lobpreis. The further back you are in the congregation. Je weiter ihr hinten vielleicht sitzt, in der Gemeinde hier. The more responsibility you have. Umso größer ist eigentlich eure Verantwortung. And privilege. Aber auch, ihr habt dieses Vorrecht, to sing loud. Laut zu singen. You know why? Wisst ihr warum? Because everybody can hear you. Weil jeder kann euch hören. If you're in the front singing loud, nobody hears you except the band. Also wenn ihr vorne sitzt und laut singt, niemand kann euch hören, außer die Band. But the momentum begins from the back. Aber der Schwung, der kommt von hinten. So if you're in the last seat, be encouraged. Also wenn ihr da den hinteren Platz irgendwie eingenommen habt, seid ermutigt. That when you sing and you sing harmony, whatever you sing, it's just causing like this ripple effect to the people in front of you. Also wenn ihr einfach singt, ob es nun Harmonie oder was auch immer ist, es ist etwas, was einfach so durchgeht bis nach vorne. And you know what happens? The person in front of you starts to sing. Die Person vor dir beginnt zu singen. And as the two of you start to sing, the person in front of you sings, and it just moves right to the front. Und wenn dann die nächsten anfangen zu singen, weil sie so mitgenommen sind von dem Gesang hinten, dann geht's weiter nach vorne. Until the band can hear it. Bis like, dann die Band das auch hören kann. Wow, they're all singing, and then. Wow, da kommt's wieder. Sie and singen. And then it goes back from the band. Und dann kommt es von der Band zurück. Und so bewegt sich das hin und her. And suddenly it rises to God like this, unbelievable, like. Und so steigt es auf zu Gott, so einfach so unglaublich, schwingt es sich auf. So if you're in the back row, also wenn ihr die hintere Reihe eingenommen habt, it all starts with us. Es beginnt bei euch. I'm gonna be in the back row from now on. Und jetzt werde ich einfach hinten mich immer hinsetzen. Amen. Amen. Okay, let's go to the next verse. Gehen wir zum nächsten Vers. Psalm 125, verse 4. Psalm 125, Vers 4. O Lord, do good to those who are good. Herr, tue denen Gutes, die gut sind. Who are those that are good? Wer sind die gut sind? Whose hearts are in tune with you? Denen, die in ihrem Herzen dir gegenüber aufrichtig sind, die richtig eingestimmt sind in ihrem Herzen. This is the New Living Translation. Das ist die New Living Translation im Englischen. Our hearts are in tune with God. Unsere Herzen sind gegenüber Gott richtig eingestimmt. If you want to be in tune with God, wenn du richtig gegenüber Gott eingestimmt sein möchtest, tune into his mercy and his grace. Dann stimm dich ein gegenüber seiner Barmherzigkeit und gegenüber seiner Gnade. If you don't know where you are with God, wenn du nicht weißt, wo du da mit Gott gerade stehst, if you've just been abstract and detached all week, wenn du irgendwie so ein bisschen abstrakt da weggegangen bist und so ein bisschen losgelöst bist von Gott, take a walk. Mach einen Spaziergang. Sit down. Setz dich einfach open nieder. Your Bible. Get alone. Öffne deine Bibel. Zieh dich ein bisschen alleine zurück. And say, Lord, I'm guilty. Und sag, Herr, ich bin schuldig. Forgive me. Vergib mir. And fill me with your grace. Und fülle mich mit deiner Gnade. And you will tune into God. Und so wirst du einfach mit Gott einstimmen. Through an honest heart. Durch ein aufrichtiges Herz. Now I want to go through the story of Asa a little bit toward the end of his life. Ich möchte da die Geschichte vom Asa, speziell das Ende seines Lebens, ein bisschen mehr durchgehen. Most of his life he was in tune with God. den überwiegenden Teil seines Lebens war richtig mit Gott eingestimmt. And at the very end, he just went out of tune. Aber genau am Ende, da ist einfach alles aus der Harmonie gefallen. 2. Chronicles chapter 16, starting with verse 1. 2. Chronik, Kapitel 16, Vers 1. In the 36th year of Asa's reign, im 36. Jahr der Herrschaft Asas, King Baasha of Israel invaded Judah. Fiel König Baasha von Israel in Juda ein. And fortified Ramah in order to prevent anyone from entering or leaving King Asa's territory in Judah. Und befestigte Ramah, damit niemand mehr zu König Asa hinein oder heraus gelangen konnte. Asa responded by removing the silver and gold from the treasuries of the temple of the Lord and the royal palace. Daraufhin nahm Asa von dem Silber und Gold aus der Schatzkammer im Haus des Herrn und aus dem Königspalast. He sent it to King Ben-Hadad of Aram. Und er schickte es Ben-Hadad, dem König von Aram, who was ruling in Damascus, der in Damaskus herrschte, along with this message. Dazu ließ er ihm folgende Botschaft überbringen. Before we read the message, let's look at a map. Also bevor wir einmal uns diese Botschaft dann anhören, die er da gab, schauen wir uns mal einfach diese Karte an. Now the kingdom was divided. Das Königreich war geteilt. Because of Solomon's sin. Wegen der Sünde Salomos. And Judah was to the south. Judah befand sich eher im Süden. Israel was to the north. Israel waren praktisch der nördliche Bereich. They were at war with one another. Und sie hatten Spannungen, sie hatten sogar Krieg miteinander. And there was this key city here, Ramah, this city here, Ramah. Und da gab es eine Stadt, die war ein strategischer Schlüssel dort, das war die Stadt the Ramah. King of the north wanted to make it into a fortress. Und das Königreich des Nordens wollte diese Stadt praktisch befestigen, zu einer Festung, to block travel down to Judah. Um damit zu bewirken, dass einfach niemand mehr nach Juda durchziehen konnte. So Asa was king of the south. Asa war der König im Süden. And he contacted the king of Aram, which was to the north of Israel. Und er kontaktierte den König von Aram, der sich noch nördlich von Israel befand, also ganz which oben. Which had a treaty with Israel. Und dieser König von Aram hat ja ein Bündnis geschlossen gehabt zuvor mit Israel. And he offered him all of the silver and gold that was in the temple of the Lord. Und er bot ihm all das Silber und Gold an, was sich im Tempel des Herrn befand. If he would attack Israel, wenn er nur Israel angreifen würde, from the north, vom Norden her, so that they would retreat from the border. Auf dass sie sich dann eben von der Grenze zu Juda zurückziehen würden. Let's continue, verse 8. Machen wir weiter, Vers 8, verse 3, sorry. Vers 3. Let there be a treaty between you and me, like the one between your father and my father. Lass uns den Vertrag, das Bündnis, der zwischen deinem und meinem Vater bestand, erneuern. See, I'm sending you silver and gold. Hiermit schicke ich dir Silber und Gold. Break your treaty with King Baasha of Israel, so that you will leave, so that he will leave me alone. Geh und brich dein Bündnis mit König Baasha von Israel, damit er mein Land verlässt. Ben-Hadad agreed with King Asa's request and sent commanders of his army to attack the towns of Israel. Ben-Hadad erfüllte König Asas Bitte und befahl seinen Heerführern, Israel anzugreifen. They conquered the towns of Leon, Dan. Sie eroberten die Städte Ion, Dan, Abelbeck, Maka, und Abel im deutschen Majim, and all the store cities in Naphtalia. Sowie die Städte in Naphtali. Verse 5. As soon as Baasha of Israel heard what was happening, als Baasha davon hörte, verwarf er seinen Plan. He abandoned his project of fortifying Ramah and stopped all the work. Als Baasha davon hörte, verwarf er seinen Plan, Ramah auszubauen und stellte seine Bemühungen ein. Then King Asa called out all the men of Judah to carry away the building stones and timber that Baasha had been using to fortify Ramah. Daraufhin rief König Asa alle Männer aus Juda zusammen und befahl ihnen, die Bausteine und das Holz, das Baasha zur Befestigung von Ramah gebraucht hatte. Asa used these materials to fortify the towns of Geba and Mizpah. Fortzuschaffen und die Städte Geba und Mizpah damit auszubauen. So I guess it all kind of worked to the good. I mean, ja, also da kann man sich doch denken, dass alles ganz gut gelaufen ist, oder? What's the principle? Was ist das Prinzip? Better to be poor and safe? Besser, wenn man arm ist und sicher? Better to be willing to sacrifice everything? Besser bereit sein, alles zu opfern? He had something in his mind. Er muss irgendwas da im Sinn gehabt he haben. Wanted to get out of a situation at all cost. Er wollte, koste es, was es wolle, aus der Situation herauskommen. He'd been serving God faithfully for years. Er hat ja Gott für Jahre treu gedient. And now he just wants to finish his life in peace. Und jetzt möchte er irgendwie sein Leben einfach in Frieden abschließen. So look, you attack him, I'll give you the silver and the gold. Nun, du greifst ihn an, dafür kriegst du mein Silber und Gold. I just want my peace. Ich möchte nur meinen Frieden haben. Isn't that like us sometimes? Ist das nicht genauso, wie wir just sind? Want my peace. Ich möchte just einfach like, nur meinen Frieden haben. Leave me alone. Lass mich in Frieden. I just want my peace, okay? Ich möchte meinen Frieden haben. Verstehst du es nicht? And what are we willing to do, aber was sind wir bereit zu tun, to get that peace? Um eben diesen Frieden zu bekommen? Are we willing to sell out on the presence of God? Sind wir da bereit, dafür die Gegenwart Gottes einfach zu verkaufen? On the treasures of his presence. Machen wir das auf Kosten der Schätze seiner Gegenwart? What is the thing that separates me from God's presence? Was ist genau das, was mich von der Gegenwart Gottes trennt? Sin, Sünde, that is not confessed. Die nicht bekannt wird. Psalm 66, Vers 18. Psalm 66, Vers 18. If I have sin in my heart, wenn ich da Sünde in meinem Herzen trage, God will not hear my prayer. Dann wird Gott mein Gebet nicht hören. Matthew 15, Vers 3. Matthäus 15, Vers 3. Their worship is in vain. Ihre Anbetung ist umsonst. Because they've neutralized my word. Weil sie mein Wort einfach zunichte gemacht haben. Through their own human traditions. Durch ihre eigenen menschlichen Traditionen. What are we willing to not confess? Wozu sind wir bereit, dass wir es nicht bekennen? What is that thing in our heart, in our life? Was ist das, da was in unserem Herzen ist, in unserem Leben? That keeps us. Was uns davon abhält, from spending time with God. Zeit mit Gott zu verbringen. Oh, we've tried, but somehow God's not there. Naja, wir haben das irgendwie versucht, aber wir haben Gott nicht gefunden. Er war nicht da. I wonder why. Ich frage mich, warum. Draw near to God and God will draw near to us. Heißt denn nicht, naht euch Gott und er wird sich euch nahen? The presence of God has to be the most valuable thing in my life. Die Gegenwart Gottes muss einfach das Wertvollste für mich sein in meinem ganzen Leben. To have God's presence. Gottes Gegenwart zu haben, to know that God is on my side, zu wissen, dass er auf meiner Seite steht, to know that he's pouring his grace toward me, zu wissen, dass er seine Gnade mir gegenüber ausschüttet, to know that I've humbled myself, zu wissen, dass ich mich vor ihm gedemütigt habe. And if I humble myself, he will lift me up. Denn er sagte, wenn ich mich vor ihm demütige, dann wird er mich erheben. It has to be the most precious thing. Das muss einfach das Kostbarste it's sein. The silver and gold. Es ist Silber und Gold. It's the treasure that comes from the presence of God. Es ist dieser Schatz, der aus der Gegenwart Gottes kommt. That's what the temple represented. Das ist das, wofür der Tempel stand. His very presence. Es stand für seine Gegenwart. We go through so many situations. Wir machen so viele Situationen durch. They just come at us. We're not looking for them. Wir schalten da nicht Ausschau nach. Sie kommen einfach auf uns zu. Wir sind just minding our own business, and suddenly there's a king to the north who's starting trouble. Du beschäftigst einfach so mit deinen eigenen Angelegenheiten. Plötzlich ist da dieser König im Norden und er macht Schwierigkeiten. We all hate trouble. Und wir hassen alle Schwierigkeiten. We just want peace. Wir wollen einfach nur unseren Frieden haben. But not at the cost of God's presence. Aber nicht auf Kosten der Gegenwart Gottes. Not at the cost of truth. Aber nicht auf Kosten der Wahrheit. And sometimes we're so, let's say, there's a temptation to everyone. Also manchmal, es besteht eigentlich die Versuchung für jeden. To just take the easy way out. Dass wir einfach den leichten, oder scheinbar leichten Ausweg nehmen. And compromise something. Und irgendwie Kompromisse schließen. That unintentionally. Was ja unbeabsichtigt sells out my relationship to God. Dazu führt, dass ich meine Beziehung mit Gott einfach dahin verkaufe. And we don't notice it maybe right away. Und wir erkennen das vielleicht nicht im ersten Moment, until you go back to spend time with the Lord. Bis wir zurückkommen und Zeit mit dem Herrn verbringen. And you feel suddenly a bit detached. Und plötzlich fühlst du dich so von ihm losgelöst. And my greatest desire must be to stay in tune. Aber mein größtes Verlangen muss sein, dass mit ihm richtig übereinstimme. Psalm 139, Vers 23. Psalm 139, Vers 23. Search me, O God. Prüfe mich, erforsche mich, O Gott. My heart. Search me. Und erkenne mein Herz. Erforsche mich. Try me. Prüfe mich. Psalm 26, Vers 3. Psalm 26, Vers 3. Please, bitte, show me the thing inside of me. Zeige mir, was da in mir drin steckt. I don't want to be out of tune. Ich möchte nicht da meine Harmonie mit dir verlieren. You know, think about like guitars and stuff like that. Also, wenn man da Gitarren zum Beispiel nimmt, they always go out of tune, all the time. Sie verlieren einfach ihre Stimmung. As soon as the temperature in the room changes, they go out of tune. Sobald sich die Temperatur im Raum ändert, verlieren sie ihr Gestimmtsein. The wood expands, it contracts, and the whole thing's out of tune. Das Holz, das dehnt sich aus, das zieht sich zusammen und plötzlich ist sie nicht mehr richtig gestimmt. It's like us. As soon as the temperature changes, genauso wie wir, sobald sich die Temperatur um uns herum ändert, as soon as the situation comes in, sobald sich da eine Situation einstellt, we just go out of tune. Und wir verlieren unser Gestimmtsein. And the fastest way to get back in tune. Und die schnellste Möglichkeit, dass wir wieder richtig gestimmt sein können, to God's mercy and to relate to his grace. Ist, dass wir wieder den Bezug knüpfen zu Gottes Barmherzigkeit und seiner Gnade. That God will forgive me, dass Gott mir vergibt. And that God will work through me. Und dass Gott durch mich wirkt. Let's continue with the story. Machen wir weiter mit der Geschichte. Vers 7. At that time, Hanani, the seer, came to King Asa and told him. In dieser Zeit kam der Seher Hanani zu Asa, dem König von Juda, und sagte zu ihm: A seer is like a prophet. Ein Seher ist wie ein Prophet. Because you have put your trust in the king of Aram instead of in the Lord your God. Weil du dein Vertrauen auf den König von Aram gesetzt hast, statt auf den Herrn deinen Gott. Watch this wording. Schau mal die Worte jetzt. You missed your chance. Hast du deine Gelegenheit verpasst, to destroy the army of the king of Aram. Das Heer des Königs von Aram zu besiegen. You missed your chance for a major victory. Du hast deine Chance verpasst, einen riesigen Sieg zu erringen. When situations come in, wenn da Situationen hineinkommen, they are opportunities for God, dann sind sie eine Gelegenheit für Gott, to expand his kingdom. Sein Königreich einfach zu erweitern. We look at it like the enemy's coming to take the kingdom. Wir betrachten das so, als würden die Feinde zu uns kommen und unser Reich einfach nehmen. And God is saying, no, this is an opportunity to expand the kingdom. Gott sagt, nein, das ist eine Gelegenheit, das Königreich auszuweiten. When I was young and when I gave my heart to the Lord, I was 18. Als ich jung war und mein Herz dem Herrn gab, war ich 18. People made fun of me in every way. Die Leute haben einfach ihre Späße mit mir getrieben, auf jegliche Weise. Sie haben so Sachen gesagt, jetzt ist der Rob das. Rob hasn't had a girlfriend in years, he's gay. And, also er hat nie eine Freundin gehabt, der muss irgendwie homosexuell sein oder and, der ist das und das. He's a freak now. Jetzt ist er irgendwie ein völliger Freak geworden. He's weird and, er ist total seltsam geworden. You know, it didn't bother me at all. Es hat mich überhaupt nicht gekümmert, wisst ihr das? Not at all. Es hat mich gar nicht gekümmert. Do you know what I heard 2 years later? Wisst ihr, was ich 2 Jahre später gehört habe? People would say to me, Leute würden zu mir sagen, we just had to see if it was real. Wir mussten einfach sehen, ob es echt ist. And after about 2 years, aber dann nach 2 Jahren, of standing, wo ich da festgestanden bin, all of that began to turn to my favor. Gegen all diese Dinge haben diese Dinge sich dann einfach umgekehrt zu meiner Gunst. Because people saw that this is real. Weil Leute gesehen haben, dass das echt ist. This is not a fad. Das ist nicht irgendwie etwas, was so vorgespielt this ist. Is real. Es ist ganz echt. When we stand in circumstances, wenn wir da in diesen Umständen feststehen, we give God time to work. Dann geben wir damit Gott Zeit, dass er wirken kann. That's why it says in Ephesians chapter 6, deshalb sagt es so in Epheser Kapitel 6, starting at verse 10, beginnen mit Vers 10. It says, "Be strong in the Lord and in the power of His might." Seid stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Put on the whole armor of God. Legt die ganze Waffenrüstung Gottes an. That you may be able to stand against the strategies of the devil. dass ihr in der Lage seid, zu bestehen gegen die Strategien und Listen des Teufels. For we wrestle not against flesh and blood, denn wir ringen nicht gegen Fleisch und Blut, but against principalities and powers, sondern gegen Mächte und Gewalten and rulers of the darkness of this world, und Fürsten der Finsternis dieser Welt, against spiritual wickedness in the atmosphere, gegen geistige Bosheit in der Atmosphäre. Therefore take on the whole armor of God, deshalb legt an die ganze Waffenrüstung Gottes, that you can stand, auf dass ihr feststehen könnt, stand in the evil feststehen day, könnt am bösen Tag, having done everything to stand, und alles getan habt, um auch stehen zu bleiben. The next verse says, therefore stand, deswegen steht fest, over and over, stand, stand, steht fest, having your loins girded with truth, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit, putting on the breastplate of righteousness, angelegt den Brustpanzer der Gerechtigkeit, having your feet prepared, die Füße bereit, and standing in the gospel of peace, also steht er im Evangelium des Friedens, like a soldier who's got spikes on his shoes, wie ein Soldat, der da Spikes an seinen Schuhen hat. Nobody's gonna move me. Nägel, niemand wird ihn da aus dem Weg I'm going räumen. To stand, ich werde dem widerstehen, and I'm going to take the sword of the Spirit, und ich werde das Schwert des Glaubens nehmen, and I'm going to take up Geistes. The shield of faith, und den Schild des Glaubens, and I'm going to quench the fiery darts of the wicked one, und sie werde die feurigen Pfeile des Bösen auslöschen, and I'm going to wear the helmet of salvation, und den Helm der Errettung, and I'm going to pray for all the saints, und ich werde beten für all die Heiligen, with perseverance, mit Ausdauer. This is our life. Das ist unser Leben. To stand. Festzustehen. Because when we stand, denn wenn wir da feststehen, God starts to work. Wenn wir da feststehen, dann beginnt Gott zu arbeiten. We need to not be afraid. Wir müssen da keine Angst haben. When the roar of the enemy comes against us. Wenn das Gebrüll des Feindes sich gegen uns schlägt. When suddenly situations appear. Plötzlich da Situationen sich auftun. God is moving. Gott hat sich in Bewegung now, gesetzt. Watch this. You just have to read the next verse and we'll end. Wir werden den nächsten Vers lesen, dann werden wir langsam abschließen. All right, verse 8. Vers 8. Don't you remember what happened to the Ethiopians and the Libyans and their vast army? Erinnerst du dich nicht an das riesige Heer der Kuschiter und Libyer mit all ihren Reitern und Streitwagen? Don't you remember the building project? Erinnert ihr euch nicht mehr an das Gebäudeprojekt? Don't you remember 1998 when we moved into the building? Könnt ihr nicht mehr daran erinnern, was da geschehen ist 1998, als wir das Gebäude angezogen sind? Könnt ihr euch nicht mehr an die Krihubergasse erinnern? Don't you remember Schallergasse? Könnt ihr euch nicht mehr an die Schallergasse erinnern? Going back to Fasangasse? Oder ganz zurück die Fasanengasse? Don't you remember the day of your salvation and what God did in your life? Erinnerst du dich nicht mehr an den Tag der Rettung, was Gott tat in deinem Leben? God wants us to be fully aware. Gott möchte, dass wir uns voll bewusst sind. And conscious of all the things He's done in our life. Dass wir uns bewusst sind all der Dinge, die er in unserem Leben gewirkt hat und vollbracht hat. Because our confidence in the next battle. Denn unsere Zuversicht für die nächste Schlacht, die da kommen wird, we'll come from that. Die wird ja da, sich daraus stärken. Where are we? Don't you remember? Erinnerst du dich nicht an das? At that time you relied on the Lord. Damals hast du dich auf den Herrn verlassen. At that time. Damals. But you went out of tune. Aber irgendwie bist du nicht mehr richtig gestimmt gegenüber Gott. And He handed them over to you. Und er hat sie in deine Hände gegeben. Verse 9. Vers 9. And watch this verse and take this verse home with you. Schau diesen Vers genau an und nimm ihn einfach mit nach Hause. 2 Chronicles 16, 9. 2. Chronik, Kapitel 16, Vers 9. The eyes of the Lord search the whole earth. Die Augen des Herrn blicken über die ganze Erde. In order to strengthen those whose hearts are fully committed to Him. Um die zu stärken, deren Herzen ihm ganz hingegeben sind, ihm ganz gehören. What a fool you have been. Wie töricht hast du dich verhalten. From now on you will be at war. Von jetzt an wirst du Krieg führen müssen. The very thing you wanted, you've lost. Genau das, was du gewollt hast, hast du verloren. But you've also lost your relationship to the Lord. Aber nicht nur das, du hast auch deine Beziehung zum Herrn verloren. But it can be restored. Aber es kann wiederhergestellt werden. How? Wie? Mercy and grace. Durch Barmherzigkeit und Gnade. Hebrews 4, 16. Hebräer Kapitel 4, Vers 16. Come boldly, komm mit Freimut, like a child, wie ein Kind, to the throne of grace, zum Thron der Gnade, to receive mercy, um Barmherzigkeit zu empfangen, and find grace in time of need. Und um Gnade zu finden in Zeiten der Not. Isn't that amazing? Let's just look at another verse and we'll close. Schauen wir noch einen weiteren Vers an, dann werden wir abschließen. This is the same verse in the King James and the Elberfelder. Gleicher Vers, King James Version und Elberfelder. To show himself strong in behalf of those whose heart is perfect toward him. Um sich mächtig zu erweisen an denen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Isn't that amazing? That God is searching everywhere. Gott, er sucht überall und His eyes go to and fro across the earth. Seine Augen, sie durchstreifen die Erde. He's down in Chile. In Chile. He's in China. In China. He's in Siberia. In Sibirien. He's in Salzburg. In Salzburg. He's looking for somebody. Und er sucht nach jemandem. Whose heart is in tune with him. Nach jemandem, dessen Herz einfach ihm gegenüber richtig whose heart gestimmt ist. Is tuned into mercy and grace. Das Herz, was er richtig eingestimmt ist gegenüber der Barmherzigkeit und Gnade. Somebody who says, Lord, I'm guilty, forgive me. Jemand, der sagt, Herr, ich bin schuldig, vergib mir. Search me, I don't want anything between us. Durchforsche mich, ich möchte nicht, dass etwas zwischen uns steht. And Lord, I thank you for all things. Und Herr, ich danke dir für alle Dinge. All things work to the good. Alle Dinge wirken zum Guten. For those who love you. Für die, die And dich lieben. We praise him. Und wir preisen And ihn. God's looking for this person. Und Gott schaut nach dieser Person. And there's one. Da ist Argentina. Argentinien. And God says, I'm going to be strong on behalf of this person. Und Gott sagt, ich werde mich als stark erweisen für diese Person. And a situation comes on their life. Da kommt die Situation auf ihr Leben zu. And God steps in. Und Gott tritt in die Situation Just hinein. Just like he did with Daniel. Genau wie das tat mit Daniel. Daniel's accused, there's a conspiracy against him. Daniel ist angeklagt, es gibt eine Verschwörung gegen ihn. People are jealous because he's so high in the government. Leute sind eifersüchtig ihm gegenüber, weil er sehr hoch steht in der Regierung. They've made a plan to destroy him. Sie haben sich einen Plan gemacht, um ihn zu zerstören. Suddenly Daniel's in the lion's den. Plötzlich befindet sich Daniel in der Löwengrube He's wieder. He's being lowered into the lion's den. Der wird hinabgelassen, da in die Löwengrube. And the king says, may your God protect you. Und der König sagt nur, möge dein Gott dich beschützen. Could you imagine how he felt? Könnt ihr euch vorstellen, wie er sich da gefühlt he hat? Was a little bit nervous? Könnt ihr euch vorstellen, dass er vielleicht ein klein wenig nervös war? Or do you think that Daniel was supernatural? Oder glaubst du, dass Daniel einfach so übernatürlich da war? King, I can't wait. König, ich kann es gar nicht abwarten. I'm a man of God. Ich bin ja ein Mann Gottes. I'm not afraid of those lions. Ich habe doch keine Angst vor diesen Löwen. I think that Daniel was very quiet and wondering what is going to happen here. Das kann man vorstellen. Dass Daniel da sehr still war und sich gedacht hat, was wird jetzt hier geschehen? All he knew, aber alles, was er wusste, that he was in tune with God. War, dass er mit Gott and richtig übereinstimmte. Daniel prayed three times a day to God. Denn Daniel betete dreimal am Tag zu Gott. He had three quiet times every day. Er hatte dreimal am Tag stille Zeit. And some of us can't even find time once a week. Und manche von uns können nicht mal Zeit finden dafür, dass wir es einmal die Woche abhalten. But Daniel wasn't busy. Aber Daniel, der war nicht geschäftig. No, he was only the governor of all the land. Er war ja nur der Gouverneur, der Regierende des ganzen Landes. Daniel was in tune with God. Daniel war mit Gott einfach richtig übereingestimmt. Und als er herabgelassen wurde, da in die Löwengrube, all he heard was purring. Alles, was er hörte, war nur so ein Schnarchen. Schnorchen. Purring. Schnurren. Schnurren. Schnurren. Entschuldigung. And God did this incredible miracle. Und Gott tat dieses unglaubliche Wunder. His enemies wound up in the same lion's den and they were not purring. Und seine Feinde, sie landen in der gleichen Löwengrube und da haben sie nicht geschnurrt. And a revival broke out throughout the entire empire. Und eine Erweckung brach aus im ganzen Imperium. Because Daniel didn't miss his chance. bei Daniel seine Chance nicht verpasst hat. So let's close with this. Also schließen wir ab mit dem. The next time we're in a situation, das nächste Mal, wenn wir dann in einer Situation sind, don't miss your chance to see God be strong on your behalf. Bitte verpasse dann nicht die Gelegenheit, dass Gott sich einfach als mächtig erweist für dich und an deiner Stelle. And if you don't feel in tune, und wenn du den Eindruck hast, dass du nicht richtig da gestimmt bist, get in tune. Dann lass dich einfach richtig stimmen. It's not hard. Das ist nicht schwer. Let's pray. Lass uns beten. Father in heaven, thank you this morning, Vater, danke heute that früh, you are searching this earth, dass du die Erde durchstreifst, to be strong on our behalf, um stark dich zu erweisen in every an unserer area, Stelle. In school, at work, in jedem Lebensbereich, in der Schule, am Arbeitsplatz, in, the family. In der Familie. I pray this morning for anyone here who doesn't know you. Vater, ich bitte für jeden hier, der dich vielleicht nicht kennt. Ask yourself this question. Bitte dich um diese Frage. If I die today, wenn ich heute sterben würde, where will I go? Wo würde ich hingehen? I want to pray for you. Ich möchte für dich beten. That you would receive the forgiveness that God offers us in Christ. Dass du die Vergebung einfach empfangen mögest. To know his peace and his joy. Die Gott uns anbietet in Christus, seinen Frieden und seine Freude einfach zu erfahren. It's a simple prayer. Es ist ein ganz einfaches Gebet nur. It's God in heaven. Gott im Himmel. I've sinned. Ich habe gesündigt. I've been selfish. I've been war eigensüchtig. I've been strange. Es ist einfach alles seltsam geworden. I've done all kinds of stuff. Ich habe alle möglichen Dinge gemacht. I've been proud. Ich war so stolz. Self-righteous. Selbstgerecht. Forgive me. Vergib mir. Through your mercy. Durch deine Barmherzigkeit. Please cleanse me. Bitte reinige mich. I ask in Jesus' name. Und ich bitte in Jesu Namen. And I ask you to fill me. Und ich bitte dich, dass du mich füllst. With your joy. Mit deiner Freude. I want to know your presence. Mit deiner Gegenwart einfach kennen. I want to live knowing my God. Ich möchte einfach leben, indem ich einfach meinen Gott kenne. In Jesus' name we pray. Ich bitte dich darum, in Jesu Namen. Amen. Amen.